Und jeden Menschen haltet ihr für schlecht? Ja. Findet ihr das nicht verrückt? Das ist doch irgendwie gestört. Weißt du, was wirklich verrückt ist? Anständige Männer mit einer Familie. Sie kommen jeden Abend nach Hause, schalten die Nachrichten ein und was sehen sie? Vergewaltiger, Mörder, Kinderschänder. Und alle werden freigelassen. Drogenhändler. Erwischt mit 20 Kilo. Werden noch am selben Tag auf Kaution freigelassen. Und im Grunde denken alle dasselbe. Dass man sie alle töten sollte, diese Mistschweine. Und zwar alle. Gibst du? Auch du denkst drüber nach.